Ich höre nix mehr klingeln. Der Hörsturz raubt die Sinne. Ich muss zwinkern, es wird ein wenig hell. 12.000 Dezibel. Die Beine schlapp, ich schlürf ein bisschen durch die Nacht. Und noch ein Schlückchen, das Delirium bringt mich noch rum. Mit zu viel Rum fall ich um. Geb mich ab, dreh den Kopf elektrisiert. Robocop, bisschen Bier, großer Bock. Eskalieren, Fetzen fliegen, jetzt am Fliegen. Abstürzen wie fette Bienen, Arifari. T-T-T-Tex-Safari, K-K-K-Keller-Party. Weißt du, was sie mit uns machen? Dann kannst du nicht mehr fliehen. Denn ich höre sie bei mir und wer hat dann den Gegner?